hand in hand gehen. Und jeder Augenblick stellt die Frage dir und mir, warum bleibt die Zeit nicht stehen? Diese Welt ist so falsch und verlogen, trotzdem werden auch immer Rosen blühen. Doch für mich zählt ganz allein jeder Augenblick mit dir. Warum bleibt die Zeit nicht still? Warum bleibt die Zeit nicht still? Wohin wird uns der Weg noch führen? Denn eines ist doch klar, jeder Traum geht einmal zu Ende. Was wird uns mal die Zukunft bringen? Ja, wie heißt unser Ziel? Aber was wäre diese Welt ohne Liebe, die von selbst zu Illusionen doch immer führt? Und ich frage nach wie vor jedes Mal.